dich callen. Die Zeit stand still, jetzt bist du wieder hier. Wir haben Kurven gekriegt, wir haben Weichen gestellt. Wir haben die Seele gesetzt, bald gehört uns die Welt. Und ich sag mal, eine Stadt, die niemand ernst genommen hat. Nicht als Asche, nicht als Staub, du musst hier weg, Hauptsache raus! Hallo mein Schatz, das ist Kömmerich Calling, es geht raus an dich. Alle anderen hier, 2011, war kein gutes Jahr, doch jetzt machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und ich sag mal, eine Stadt, die du so lieb gewonnen hast. Von hier an geht die Mosel hoch, bis ans Meer, Leiden los!